Vor 25 Jahren, im September 1991, kam es in Hoyerswerda zu massiven Ausschreitungen gegen Flüchtlinge und Vertragsarbeiter aus Vietnam und Mosambik. Es war das Fanal für viele weitere rassistische Übergriffe in den frühen 90er Jahren, so auch in Saarlouis. In Hoyerswerda waren es zunächst Neonazis, die vietnamesische Vertragsarbeiter angriffen. Was mit Rempeleien auf dem Marktplatz anfing, das wuchs sich aus zu einer regelrechten Hatz, die dann mehrere Tage anhielt. Dutzende Neonazis, Sympathisanten und rechtsgerichtete Jugendliche warfen damals Steine und Molotow-Cocktails auf das Wohnheim der Vertragsarbeiter und auf ein Flüchtlingsheim. Die Anwohner schauten zu oder klatschten Beifall. Von den 82 vorübergehend Festgenommenen wurden nur 4 verurteilt. Thilo Schmidt rekonstruiert die Ereignisse. Wehrmachtslieder und Siegheilrufe hallen von den Wänden der Plattenbausiedlung wider. Seit einer Woche macht die sächsische Kleinstadt mobil gegen ihre Ausländer. Ich habe damals eine 7er-Regel aufgestellt. 70 haben am Anfang randaliert. 7 haben sich dagegen gestellt. Mehr nicht. Und jetzt kommt eigentlich das Schlimme. 700 junge Familien mit Kindern, die haben Beifall, jetzt schmeißen sie endlich die Nigger raus. Und 70.000, die haben geschwiegen. Als die Nachbarn Beifall klatschten und die Stadt schwieg, war die deutsche Einheit noch kein Jahr alt. Von den damals 70.000 Einwohnern verloren durch die Wende Zehntausende ihre Arbeit im Braunkohletagebau und im Gaskombinat Schwarze Pumpe. Die Hoyerswerda hatten die Schuldigen dafür schnell gefunden. Die Vertragsarbeiter aus Vietnam und Mosambik, die DDR ins Land geholt hatte, und die Asylbewerber, die ein paar Monate zuvor nach Hoyerswerda kamen. Friedhard Vogel, der damalige Superintendent der Hoyerswerdaer Kirche. Und natürlich, das schoss dann so, die nehmen uns die Arbeit weg. Und wenn ich dann diskutierte auf der Straße, die dürfen überhaupt nicht arbeiten, die nehmen uns die Wohnung weg. Und wenn ich dann sagte, die Häuser sind zum Abriss vorgesehen, nicht? Da sprach man gegen Wände. Die Vertragsarbeiter wurden gebraucht. Ihre Arbeitskraft war unverzichtbar in der personalintensiven DDR-Industrie. In Hoyerswerda gehörten sie seit Jahrzehnten zum Stadtbild. Bereits zu DDR-Zeiten machten Legenden die Runde, nach denen sie mehr Geld hätten, besser an Westprodukte oder gar Devisen kämen. Aber sie lebten ihr Leben. Man tolerierte sich, aber ging sich aus dem Weg. Jan Krüger, der zur Wendezeit im Nachbarblock des Vertragsarbeiterwohnheims lebte. Also es gab da keine schwierigen Kontaktfragen oder sowas, oder dass wir uns da nun gegenseitig abgelehnt haben. Weder ich habe kein Problem gehabt, dass die Vertragsarbeiter da waren und meine Familie auch nicht. Und die Vertragsarbeiter hatten wahrscheinlich kein Problem, dass die da waren. Also wir haben uns toleriert, ganz einfach. Doch mit der Wende und dem Niedergang der Großindustrie in der DDR ist nichts mehr, wie es war. Auch die Vertragsarbeiter verlieren ihre Arbeit. Ihre Verträge sollten bald enden, was in der Regel die Heimreise bedeutet. Und toleriert werden sie auch nicht mehr. Auf dem Markt werden am 17. September 1991 vietnamesische Händler angegriffen. Der Auftakt für 5 Tage Hass und Gewalt im rechtsfreien Raum. Und die deutschen Händler waren froh, als die Skins dann die Vietnamesen entdeckten. Da waren sie aus der Schusslinie raus. Und sie haben sie dann zu ihrem Heim gejagt. Und das war auch das Haus, wo die Mosambikaner wohnten. Der Auftakt zu einer Woche faschistischen Ausnahmezustands. Innerhalb von Stunden sind Dutzende junge Neonazis zur Stelle, versammeln sich vor dem Wohnheim der Vertragsarbeiter. Ralf Büchner, heute Kommunalpolitiker der Linken, beobachtet damals das Geschehen von seinem Fenster aus. Also wenn man aus dem Hochhaus, ich wohne da in der 5. Etage, geguckt hat, wie die Strukturen sich dort verteilt haben, dann hast du gesehen, dass ringsrum um den sogenannten Mob, sage ich mal in Anführungsstrichen, sich natürlich Leute mit damals aufkommenden Handys verteilt hatten und sich miteinander verständigten, was nur als nächstes passieren soll und wie sie das machen. Da gab es natürlich auch Kennzeichen von außerhalb, aber das war nicht die Masse. Friedhard Vogel, der Superintendent der Kirche, ist einer der wenigen Hoyerswerda, die den Vertragsarbeitern beistehen, einer der wenigen, die eingreifen. Es waren kaum mehr als eine Handvoll. Und ich habe mich mit vielen auch von den sogenannten Rechten dann unterhalten. Sie waren ja völlig überrascht, dass sie nicht von den Deutschen verjagt wurden oder beschimpft wurden, sondern dass sie teilweise noch Gaffer hatten und Unterstützer. Polizei ist nicht in Sicht. Sie kommt erst nach gut 2 Stunden. Da fliegen schon Steine und Brandsätze auf den Wohnblock. Da sind die zahlreichen Anwohner längst da, die Beifall klatschen. Jan Krüger, der damals in der Nähe wohnt. Die fanden das wirklich toll, mit dem Trabi dort reinzufahren, quietschende Reifen und den Widerstand zu geben. Klar, ich kannte auch Leute. Und zur damaligen Zeit, muss ich von mir selbst sagen, war ich nicht unbedingt, sag mal, links eingestellt. Ich habe mich entwickelt. Ich war zu der Zeit ziemlich genauso frustig drauf wie die Leute da. Ich weiß genau, hätte ich damals auch nur einen kleinen Schritt mehr nach rechts getan, dann wäre ich genau in dieselbe Richtung gelaufen. Ich hätte mich genauso dahingestellt. Ich hätte auch schnell so ein johlender Typ sein können. Aber ich fand es nicht gut. Ich fand die ganze Sache zu randalieren auf Menschen, die eigentlich auch bloß leben wollen, fand ich überhaupt nicht interessant für mich. Und somit hat sich die Sache gedreht gehabt. Ich habe ja eben schon erzählt, dass ich dann, als das eskalierte, 2 Mosambikaner mit bei uns in die Wohnung reingenommen habe zum Schutz. Ich habe gesagt, bleibt jetzt hier so lange jetzt hier sitzen, bevor er da rausgeht und weiter Ärger kriegt. Hier drin seid ihr sicher. Wir wohnten damals übrigens Parterre, was die Sache etwas verschärft hat. Die Polizei schaut weitgehend zu. Die einzige schlagfertige Aktion der Behörden: Das Wohnheim wird evakuiert, die Vertragsarbeiter mit Bussen aus der Stadt gebracht. Die Straße hat gesiegt. Deutschland im Jahr 1991. Aber die Hatz ist noch nicht vorbei. Und am Donnerstag eigentlich, da schwappte es über, da fiel dann den Leuten ein, Mensch, da gibt es ja noch das Asylsuchende Wohnheim am anderen Ende der Stadt. Und da verlagerte sich das von Donnerstag dann eben bis zum Wochenende vor das Asylsuchende Wohnheim. Und da begann eigentlich dann die ganze Auseinandersetzung. In dem Block in der Thomas-Münzer-Straße im Nordosten der Stadt sind seit dem Frühjahr 91 über 200 Flüchtlinge untergebracht. Am 20. September, einem Samstag, hat sich bereits tagsüber die Meute versammelt. Wieder fliegen Molotow-Cocktails und Steine. Verängstigte Menschen kommen aus dem Block, einige werden körperlich angegriffen. Wieder klatschen die Nachbarn Beifall. Also was ich da mit Geifern, den alten Männern, also da steht mir der Verstand heute noch still, nicht? Was die für Ausdrücke hatten, die müssen sie wahrscheinlich im Dritten Reich geholt haben. Familien standen da, sag ich, warum tun sie das ihren Kindern an? Sagt ein Familienvater zu mir, na, ist doch spannender als im Fernsehen. Sag ich, es ist doch furchtbar, das Leid der Leute, nur wir haben sie ja nie haben wollen. Und so, also diese Diskussion. Die überforderten, schlecht ausgerüsteten Ortspolizisten greifen nicht ein. Der Polizeikommandeur, der saß im Polizeirevier, war nicht einmal draußen, meines Erachtens. Ein völliges Fehlverhalten derjenigen, die irgendwie hier die Lenkung und Leitung hatten. Die Ortspolizei erfährt tagelang keine Unterstützung aus der nur 70 Kilometer entfernten Landeshauptstadt. Am Freitag schon sollte eigentlich mit Hooligan erfahrene Polizei kommen. Die war schon im Großen Garten in Dresden, aber die sind wieder in die Kaserne geschickt worden. Hoyerswerda sei angeblich ruhig. Zu dem gleichen Zeitpunkt, wo am Freitag bereits in Hoyerswerda es losging. Und am Sonnabend, da kamen dann am Nachmittag endlich diese Polizeieinheiten, die schon ein bisschen die Leute dämpften, nicht? Schon am Vortag sind die Behörden zu folgender Lageeinschätzung gekommen. Es besteht einheitliche Auffassung dazu, dass eine endgültige Problemlösung nur durch Ausreise der Ausländer geschaffen werden kann. Der Staat kapituliert vor Neonazis und einer geifernden, beifallklatschenden Nachbarschaft. Auch die wenigen Couragierten dieses Tages, darunter Friedhard Vogel, müssen kapitulieren. Die dümmste aller Lösungen war leider die einzig mögliche. Und die Ausländer, die wollten auch nicht mehr hierbleiben. Die wollten am liebsten natürlich in die alten Bundesländer rübergehen, weil da die Farmer, da wären sie willkommen. Die sind am Sonntagabend und am Montag sind sie dann in andere Heime mit Bussen gefahren worden. Und dadurch war also Hoyerswerda nicht ausländerfrei, aber das Asylsuchendenwohnheim, das war damals geräumt. Hoyerswerda wird zum Fanal für weitere rassistische Ausschreitungen. Kein Jahr später erlebt das Nachkriegsdeutschland ein weiteres Mal, wie sich Faschismus anfühlt. Die Ausschreitungen von Rostock-Lichtenhagen verlaufen nach einem verblüffend ähnlichen Schema. Hoyerswerda wird in der ganzen Republik zum Symbol. In Hoyerswerda wiegelt man ab, der damalige Landtagsabgeordnete Dieter Tempel. Noch heute ist die Stimmung von manchen Menschen, gar nicht mal so wenige, sogar intelligente Leute, so, es ist alles von außen aufgedrückt worden. Es sind nicht die Hoyerswerda gewesen. Da tue ich mich oft auseinandersetzen und werde böse, wenn man als Selbstschutz, als Selbstbehauptung das alles auf die von draußen schiebt. Ja. Angefangen hat es bei uns und eskaliert ist es bei uns. Und nur durch Hoyerswerda-Bürger. In der Neonazi-Szene werden die Ausschreitungen gefeiert. Stolz spricht man von der ersten ausländerfreien Stadt. Doch die Stadt sucht Auswege, um das Stigma loszuwerden und um nie wieder solche Bilder zu produzieren. Auf dem Lehrplan der 9. und 10. Klassen steht seit 1995 das Projekt Wieder das Vergessen. Ralf Büchner. Sie fahren nach Auschwitz und so weiter und fort. Und dadurch, dass es 20 Jahre kontinuierlich gemacht worden ist mit den Schülerinnen und Schülern, hat man, nachdem Hoyerswerda vor 2 Jahren wieder ein neues Asylbewerberheim gekriegt hat, nicht diesen Aufruhr gehabt wie in anderen Städten, weil wir diese Aufklärungsarbeit schon betrieben hatten. Im Januar 2015, kurz nach der Eröffnung der neuen Flüchtlingsunterkunft, lief der Pegida-Ableger Heugida durch Hoyerswerda. Gegen die 300 Marschierer, darunter sowohl Anwohner als auch Neonazis aus Hoyerswerda und dem Umland, protestierte das Bündnis Hoyerswerda hilft mit Herz, das nicht nur gegen Rassismus Gesicht zeigt, sondern auch Flüchtlingen hilft. Bei Behördengängen, Wohnungsvermittlung und durch Spendensammlungen. Mit dabei Ralf Büchner und Jan Krüger. Die Unterstützungsbereitschaft der Hoyerswerdaner, da kann eigentlich keiner wirklich böse drüber sein. Die wollen unterstützen und die unterstützen auch. Manche machen das anonym, damit die anderen natürlich nicht wissen, wer es war, warum auch immer. Aber ungebrochen, die Leute kommen und geben ab und geben auch gern ab. Die Stadtoberin und einige couragierte Bürger der Stadt bemühen sich, Hoyerswerda sein freundliches Gesicht zurückzugeben. Dennoch herrscht mehrheitlich Schweigen in der Stadtgesellschaft. Ein paar junge Leute stellen trotzdem Fragen. Junge Leute wie Matthias Galle, zum Zeitpunkt der Ausschreitungen 4 Jahre alt. Was war da? Und warum will keiner darüber sprechen? Als er keine Antworten bekommt, gründet der Jugendliche mit ein paar Freunden aus dem Punker- und Skater-Milieu die Initiative Pogrom 91. Das Schockierende genau für uns ist eben, dass damals fast 70.000 Leute in Hoyerswerda gelebt haben und wir uns gefragt haben, wo waren die eigentlich damals? Wir haben halt festgestellt, dass 20 Jahre lang das Ereignis keine Rolle gespielt hat. Der nationalsozialistische Untergrund ist die brutalste Folge der Übergriffe der frühen 90er Jahre. Vor allem Hoyerswerda gilt in der Szene als Schlüsselerlebnis. Der NSU wird ja auch so als Generation Hoyerswerda bezeichnet, weil Ereignisse wie Hoyerswerda oder auch Rostock halt wichtig waren für eine Szene, die gesehen hat, okay, wir können hier halt machen, was wir wollen, uns passiert überhaupt nichts und uns werden keine Grenzen gesetzt. Und das hat natürlich Leute motiviert, dann immer weiterzumachen. Einer derjenigen, die für Hoyerswerda verurteilt wurden, einer der Nazis, ist dann später mitbeteiligt gewesen, als Mike Zerner umgebracht wurde. Mike Zerner stirbt im Februar 1993, als Neonazis einen Hoyerswerda-Jugendclub während eines Konzerts überfallen. Zerner, Fahrer und Techniker der Band, wird zusammengeschlagen. Die Neonazis kippen den Tourbus auf den am Boden liegenden Zerner. Rettungskräfte treffen erst nach einer Stunde ein. Zerner stirbt 6 Tage später. Mittäter Peter Ahlecke ist einer von nur 4 nach den Ausschreitungen in Hoyerswerda verurteilten Neonazis, verurteilt zu 15 Monaten Haft auf Bewährung. Er tötet Mike Zerner in seiner Bewährungszeit. Thilo Schmidt erinnerte an die Ausschreitungen in Hoyerswerda im September vor 25 Jahren. Die Musik in diesem Beitrag stammt im Übrigen von der früheren Punkband Die Tiere aus Schwedt an der Oder. Den Titel Germany schrieben die Musiker, weil nach der Wende der Jugendclub, wo sich die Punks trafen, regelmäßig von Neonazis überfallen wurde.